This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girl and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Der Soundcheck mit dem zweiten Teil der 20 besten Rockplatten aller Zeiten. Zusammengetragen von 100 prominenten Musikern und Kritikern, befragt von MA Sounds. Dass James Brown auch dazu gezählt wurde, mag eingefleischte Rockfans die Frage aufwerfen lassen, was das denn mit Rockmusik zu tun habe, ob das nicht eindeutig Soul sei. Aber ich denke, James Brown ist solch ein stilloser Übervater mit Tausenden von Nachahmern, auch im Rocklager, dass er einfach dazu gehört. Mit seiner 1991er Hit-Compilation 20 All-Time Greatest Hits kam er, der bis heute rund 90 LPs veröffentlicht hat, auf Platz 11. Platz 10 belegt die einzige deutsche Platte in diesem erlauchten Kreis, die Gruppe Can und ihre 1971 erschienene LP Tago Mago. Zum ersten Mal damals mit Damo Suzuki als Vokalist. Und davon jetzt der Titel Mushroom. I'm

you got no secrets to conceal. Platz 9 nochmal für Bob Dylan mit Highway 61 Revisited aus dem Jahre 1965. Und davon hörten wir Like a Rolling Stone. Und damit ist Bob Dylan gleich dreimal vertreten unter den 20 besten LPs der Rockgeschichte. Aber auch die Rolling Stones sind ebenfalls dreimal vertreten, und zwar auf Platz 8 mit Beggar's Banquet von 1968 und mit Exile on Main Street auf Platz 6. Dazwischen, welch schicksalhafte Fügung, die ewigen Rivalen der Stones, nämlich die Beatles. Und zwar mit ihrem meistgepriesenen Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von 1967. Reach Bombay. Thank you. I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. I Tumbling Dice vom Rolling Stones Album Exile on Main Street. Ebenfalls keine Frage, dass Neil Young in die Phalanx der besten 20 gehört. Die Frage ist nur, mit welcher seiner doch so unterschiedlichen Platten. Die Jury des MA Sounds entschied sich für sein 79er Album Rust Never Sleeps und setzte das auf den 5. Platz, weil, so deren Begründung, Rust Never Sleeps dokumentiert Neil Youngs Punkphase. Und im Text des letzten Stücks, einer elektrisierenden Fassung von Hey Hey My My, wird nicht nur auf die Kultfiguren Elvis Presley und Johnny Rotten Bezug genommen, sondern auch die durchaus ins Weltbild des Punk passende Theorie aufgestellt, es sei allemal besser zu verglühen, als langsam dahin zu welken. Yeah. von Rust Never Sleep, Neil Young, Hey Hey, My My. Offen gestanden, bei dieser besten Umfrage war für mich der vierte Platz eines Jazz-Rock-Albums die größte Überraschung. Eines der besten natürlich, zugegebenermaßen, nämlich Miles Davis' wegweisendes Bitches Brew von 1969. Mit einem elektronischen Equipment eingespielt, über das heute längst jeder lächelt, aber mit einem Sound, der auch noch in vielen Jahren Bewunderung auslösen wird. Ein Ausschnitt aus dem Titel Miles Runs Voodoo Down. Miles Runs the Voodoo Down vom Miles Davis Album Bitches Brew. Mindestens ebenso überraschend wie der vierte Platz von Bitches Brew ist die Vergabe der Siegerpositionen 1 bis 3. Die gingen nämlich in der Umfrage allesamt an Jimi Hendrix und seine drei Platten, die er damals, 1968 und 67, als Jimi Hendrix Experience rausgebracht hat. Also Are You Experience, Access Bold as Love und Electric Ladyland. Darauf mag sich jeder seinen eigenen Reim machen. Wir jedenfalls wollen die Sache nicht allzu ernsthaft betrachten, sondern lieber von allen drei Alben jeweils einen Titel anhören. Metallic purple armor, queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue all the life-giving waters taken for granted, they quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. All for this love. Yeah. All for this

Die Siegerplatten der Umfrage nach den 200 besten Rockplatten aller Zeiten. Alle drei von Jimi Hendrix und seiner Experience. Übrigens alle drei auch zeitgleich zu der Veröffentlichung dieser Umfrage von der Plattenfirma, digital neu abgemischt und in neuer Verpackung auf den Markt gebracht. Der heutige Soundcheck geht zu Ende mit einem weiteren Stück von der Siegerplatte Electric Ladyland. Einem Stück, mit dem wir vor jetzt fast zwei Stunden den Reigen der besten 20 Rockplatten aller Zeiten begannen. Mit Bob Dylans All Along the Watchtower. Hier in der Version von Jimi Hendrix. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blome. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Kept the view while all the women